Schon mal, hier geht's ans Wochenende. Wie gesagt, jede Stunde ein Gewinnspiel. Aber ich weiß nicht, ich vermisse irgendjemand. Kelly, wo ist dein Papi? Womöglich hat die Erde sich geöffnet und ihn verschluckt. Nein, die hätte ihn sofort wieder ausgespuckt. Al, du bist schon wieder abdisqualifiziert. Ah, da kommt er. Hallo, hey, grüß dich. Rein mit dir. Ich hab dich mit einem steinalten Hinterwäldler verwechselt. Das passiert dir bestimmt öfter. Nein, das passiert mir nur, wenn du kommst, gell? Die nächsten 4 Stunden hast du hier anständig zu sein. 4 Stunden? Die schaffe ich leicht. Ein bisschen Musik hilft immer, um die Zeit totzuschlagen. Klar. Also bringt mir eure Alten, eure Fußkranken, eure verschrumpelten Massen, die im Bus nur den halben Preis bezahlen. Bringt sie mir alle her. Eure 70-Jährigen, eure 80-Jährigen, eure 90-Jährigen. Bringt sie mit ihren Stöcken, ihren Gehhilfen und Rollstühlen. Ich mach sie alle fertig. Ja, du stehst überall klar. Jetzt geht's beinhart ab, beinharte Action. Genug Bergstoff. Geil. Und sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht Bescheid gesagt. Auf geht's nach Schwimmen. Greetings, Earthlings. We have now taken over your radio. Better than it. You catch my drip, you get stripped by ball handlers, ruled by swag hammer. Danger, you dealing with official hoop bangers with hang time like a coat hanger. Jump with thunderous 360 degree tight dunks. What up, Dr. Monster Funk? Lightning strikes, the court lights get dim. Supreme competition is about to begin. Above the rim, finessing it, moves is animated. Once I get the ball in, I can't be deflated. A rugged paw, my monsters is getting money. With clicks, get the bugging. I'm snatching up their bunnies. Every step I take shakes the ground. I make you break your ankle, son, shake you down. This is my planet, I'm about business. The best that ever done it. Can I get a witness? A cumulus cloud bring darkness up above. You in it for the money or in it for the love? MJ, 23 ways to make a pay. Lounging in the mothership back around my way. A 28 light years old. If the refs get political, dribble like Bob Dole. Am I getting lyrical? Daddy, I think so. Monster, drop a flavor fluid, so dream slow. Der Hammer.

Ganz neu, DJ Energy, Just Can't Get Enough. Hallo, Schwämme! Wir haben 22:24 Uhr. Ready, steady, ready, go! Power Radio. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrücktester der Welt. Radio Regenbogen. Vollkommen abgedreht. Total angesagt. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Jetzt kommt die Werbung! Everybody was Kung Fu fighting. Lieben Sie Oldies? Dann machen wir Sie jetzt garantiert mega glücklich mit der Mega Beatbox. Aus den Hitlisten der größten deutschen Radiostationen haben die beliebtesten Moderatoren die 200 meistgespielten Oldies der 60er und 70er Jahre exklusiv für Sie zusammengestellt. Mega Beatbox. 200 Original Top Oldies mit über 60 Nummer 1 Hits auf insgesamt 10 CDs. Die Mega Beatbox. Jetzt exklusiv in Ihrem Radioshop zum Wahnsinnspreis von nur 99 Mark inklusive Versand. Also unglaubliche 9,90 Mark pro CD. Wählen Sie jetzt 040 411 442 und bestellen Sie Ihre Mega Beatbox mit 200 Original-Oldies auf 10 CDs für nur 99 Mark inklusive Versand. Dieses einmalige Angebot gibt es niemals im Handel, sondern nur in Ihrem Radioshop. Rufen Sie deshalb jetzt an 040 411 442. 040 411 442. Wie wird man in 90 Tagen Klassenbester? Indem man Karriere macht, wie der neue K. Kaum 3 Monate alt und schon der meistverkaufte Kleinwagen seiner Klasse. Auf zur Testaktion bei Ihrem Ford-Händler. Erleben, lieben, leasen. Für günstige 149 Mark monatliche Leasingrate bei 3.990 Mark Leasing-Sonderzahlung, 24 Monaten Laufzeit und 20.000 Kilometer Fahrleistung. Ein Angebot der Ford-Bank. Der neue K. Kleiner ist schöner, ist besser. Ford, die tun was. Sie suchen eine Wohnung. Ja. Sie wissen genau, was Sie wollen. Mhm. Größe, Lage, Preis. Ja. Sie schalten den Fernseher ein, wählen RTL Videotext, Seite 711. Ja. Greifen zum Telefon. Ja. Da ist sie ja schon. Statt lange suchen, schnell finden. Immoline auf RTL Text, Seite 711. Immoline.com, Ihr Miet- und Immobilienmarkt, jetzt auf RTL. Kuschelrock feiert Geburtstag. Und deshalb gibt's jetzt die schönsten Kuschelrock-Songs aller Zeiten auf einer CD. Aber nur für kurze Zeit. Mit den Scorpions, Michael Jackson, Celine Dion und vielen anderen. Die Kuschelrock Special Edition zum Dankeschön-Preis. Hier kommt der Aufsteiger der Woche. Attention. There is no parking on the dance floor. Wow, was für ein geiles Programm, ey.

23:39 Uhr. Hier ist immer 90 Gewinnspiel. 10 Interpreten werden gesucht. Nachtschwärmer, ruf mich an 0138 8000. Party Time! Zwischenzeitlich sind wir übrigens vollzählig. Hallo Kelly, grüß dich. Und wenn hier irgendein Hintern geküsst werden muss, ist es meiner. Ja, das machen wir ja, Kelly. Hast du was gelernt diese Woche oder kann ich dich heute einsetzen als Assistentin? Ich stehe vor einer Messerstecherei weg, um mir das anzuhören. Ja. Der Bär ist los, heute wackelt hier. Die Wand. Lauf oder komm in die Socken. Und Mutter schlüpft in ihre roten Pumps. Hier geht was los, da bleibt kein Auge trocken. Klaus Dieter, setz einen halben ab. Jetzt. Kommen nach Kreuz rechts ab. Wir ziehen los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schulter. Das ist die Stimmung. Ja, da kommt Freude auf. Los, Oma, hack ein. Also sind überall Songs drin, die normal jeder Nachtschwärmer wissen möchte. Jede Menge Songs. So, aber das müsste jetzt reichen. Money for nothing. Dir die Schuhe aus. Brandheiß und obercool. Unstop Radio. Radio, Radio, mich bitte an! Der dritte, der vierte Remix von Sash, aber immer noch ganz frisch. Hä? Na schon mal, was meint ihr? 22.47 Uhr, jetzt gucken wir mal in die Leitung an, wir sind wieder ein paar rausgefallen, das ist ja wieder was. Und zwar habe ich dran den Matthias aus Karlsruhe. Matthias, grüß dich. Hi, Matthias, war das so deine Musik im Gewinnspiel, so ein bisschen? Ja, das war meine Musik, das war super. Super. Wir machen schon seit Jahren mit und jetzt hat das endlich mal geklappt. Genau. So, jetzt lass mal hören. 10 Interpreten. Maggie Mark, Dr. Alban, Rednecks, Bonnie M, Kiss, Gottlieb Wendehals, Nick's Drager Band, Van Halen, Dire Straits, Rolling Stones und auch Snap. Da bin ich ja baff. Hey, da bin ich ja einen Spezialisten geraten. Super! Matthias, eine CD! Und die! Ja, ich bin da! Oh Mann! Einsame Spitze! Geschafft! Unglaublich! Super! Jetzt machen wir noch ein bisschen Sash. Sash! Yeah, Sash! Thank you. So, das war fast die volle Länge. Ich habe noch unendliche Telefonate gehabt. Weil, Nachtschimmer, am Sonntag, da ist ja die Meisterschaftsfeier. Hier im Aschstadion in Mannheim. Und Einlass 15 Uhr, Eintritt frei. Funky Diamond sind da. Der liebe Charlie 2000 ist auch da und macht Power, dass die Ohren sich anlegen. Und eine Riesenstimmung ist natürlich auch angeboten. Kommenden Sonntag ab 15 Uhr, Eisstadion Mannheim. Der Onkel Stachel, meine Damen und Herren, da kommt jetzt der Unter. Ich sage, ja, was ist denn jetzt los? Aber hinter hinten, es ist auf einmal wieder da. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mehr aus, also das habe ich noch nie erlebt. Er nimmt jetzt noch einmal die Stücke unter die Arme, aber mit dieser Zeit, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich verstehe die Welt nicht mehr, was sich hier mit uns aufführt. Mensch, Fassi, wo warst du? Ja, ich weiß nicht mehr, da habe ich mal gedacht, ich kann eine Pause machen. Für eine Pause sollte man immer einen guten Grund haben. Okay, okay, macht's euch bequem, gleich geht's oh, weiter. Wow. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Hey, ich bin's, DJ Bobo. Wir sehen uns bei der World in Motion Tour. Präsentiert von Radio Regenbogen. 7.6. Schwarzwaldhalle Karlsruhe und 19.6. St. Jakobshalle Basel. Bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. DJ Bobo, 7. Juni Karlsruhe, 19. Juni Basel. Ich freue mich riesig. Bis bald, euer DJ Bobo. Mustang präsentiert die Open-Air-Hämmer des Jahres. MTVs Rock am Ring und Rock im Park vom 16.05. bis 18.05. am Nürburgring und im Nürnberger Frankenstadion. Gewinn die Show deines Lebens. Präsentiere deine Lieblingsband live auf der Bühne. Be a Star for 10 Seconds. Mit Supertramp, Aerosmith, Kiss, den Ärzten und mehr. Außerdem verlosen Mustang und MTV 50 Dreitagespässe für zwei Personen. Teilnahmekarten überall, wo es Mustang gibt. Oder ruft an 030 19 858. Pulsiert der pure Wahnsinn unter drei riesigen Zeltdächern. Ringspazier! Natürlich im Clownhaus Musikzirkus in Speyer. Werbegebiet Falkstadt am Rhein. Clownhaus, die Zirkusdisco. Donnerstags bis sonntags. Das ist Partystimmung total. Alle Hits nonstop auf einem Album. Hey, der Sommer kann kommen. Von der A-Musik. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Eigentumswohnung, die Sie vermieten. Das bringt bares Geld und spart richtig Steuern, weiß ja jeder. Und würde Ihnen jemand den Ratschlag geben, dass Sie für diesen Traum kein Eigenkapital benötigen, würden Sie dann nicht zuhören. Fragen Sie jetzt nach, wie man mit einer Immobilie bis zu 40% Steuern spart und so zu eigenem Vermögen kommt. Rufen Sie jetzt an 0130 13 71 13. Non plus ultra 0130 13 71 13. Radio. Am Morgen. Radio. Am Sonntag. Radio Regenbogen. Holiday. Das Urlaubs- und Freizeitmagazin. Another holiday. Egal ob Badeferien in der Karibik, Safari in Afrika, Mittelmeerkreuzfahrt oder Abenteuerurlaub in Kanada. Wir haben die passenden Tipps für Sie und Sie können in jeder Sendung eine Traumreise gewinnen, wie zum Beispiel Elisabeth aus Roth. Ich glaube, dass wir nach Australien fahren. Ich habe mir das so sehr gewünscht. Unglaublich. Machen Sie mit und schalten Sie ein. Radio Regenbogen Holiday, jeden Sonntag von 9 bis 12. Ah, hallo Lisa, wie wollen Sie denn diesmal bezahlen? Na, wie immer. Ich meine, diesmal haben Sie doch gar keinen Badeanzug an. Na und? Lisa, die Karte steckt in mir. Licht aus, Spot an. Der Wahnsinn geht weiter. Lasst uns die Sau rauslassen. Ja! Da rollen sich einem die Zehennägel aus. Rise. Feel the energy inside. Relax. Relax. Your mind, your body, and your soul. The atmosphere of your surrounding. Chili Bo. Chili Bo. Chili Bo. Fire! We'll be right back. Super. Das ist die aktuelle Scooter. Fire. Nach einem verdammt harten Ritt. Ein verdammt gutes Programm. Des Wahnsinns fette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. In der Nacht Temperaturen um 8 Grad, am Tage dann wieder zeitweise bewölkt, aber die meiste Zeit wird es sonnig und es bleibt trocken. Die weiteren Aussichten wenig Änderung mit, was in der Welt passiert und hier interessiert. 100,4 Nachrichten. Um 23 Uhr mit Max Lehrer. Die Mannheimer Adler sind zum zweiten Mal nach 1980 deutscher Eishockeymeister. Vor 8.300 Zuschauern bezwangen die Mannheimer im dritten Finalspiel die Kassel Huskies mit 4:2. Die Mannheimer Adler, deutscher Meister, einfach Wahnsinn. Die Meisterschale wurde an den überreicht, der sie wohl am meisten verdient. Und Harold Kreis, vor 17 Jahren hatte er die erste Meisterschaft erlebt, heute die zweite. Ich glaube, er hatte Tränen in den Augen, der Sieg heute gegen Kassel alle mal historisch, weil die Überlegenheit der Adler ihresgleichen sucht. 9:0, die stolze Bilanz im Playoff. Jetzt wird gefeiert im Eisstadion, rund um den Wasserturm, überall in der Kurpfalz. Mannheim ist Meister, ein Traum ging in Erfüllung. Michael Merks, Radio Regenbogen, Mannheim. Die USA wollen mit einer neuen Initiative den gestörten Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang bringen. Nach Angaben des Außenministeriums erarbeitet die Regierung gezielte Vorschläge. Sie sollen beide Seiten kommende Woche übermittelt werden. Einzelheiten wurden nach den Gesprächen mit einer hochrangigen palästinensischen Delegation in Washington allerdings nicht genannt. Das Urteil des Berliner Kammergerichts im Mykonos-Prozess hat neue Spannungen im Verhältnis zwischen Deutschland und Iran ausgelöst. 2000 Demonstranten vor der deutschen Botschaft in Teheran verlangten eine Entschuldigung der Bundesregierung. Der Bonner Botschafter wurde aus Teheran zurückgerufen. Iranische Parlamentspräsident Nateg Nouri bezeichnete die Zeugen aus dem Berliner Mykonos-Prozess als im Iran verurteilte Terroristen. Der iranische Staatspräsident Rafsanjani drohte Deutschland mit Konsequenzen. Der CDU-Politiker Heiner Geißler muss den Tarifkonflikt am Bau schlichten. Das bestätigte IG-Bau-Chef Wiesehügel. Beide Tarifparteien seien zu dem Ergebnis gekommen, dass bei Lohn und Gehalt sowie beim 13. Monatseinkommen keine einvernehmliche Lösung möglich ist. Beim Thema Lohnfortzahlung für Kranke hat die IG-Bau bereits das Scheitern erklärt. Zur Bekämpfung der dramatischen Arbeitslosigkeit fordern die Südwestgrünen eine generelle Verkürzung der Arbeitszeit. Auf ihrem Landesparteitag in Bruchsal verabschiedeten die rund 200 Delegierten am Abend fast einstimmig einen Antrag, nachdem die Jahresarbeitszeit weiter reduziert und mehr Teilzeitarbeitsplätze geschaffen werden sollen. Des Weiteren sprachen sich die Grünen für den Abbau von Überstunden, die Einrichtung von Arbeitszeitkonten aus. Die Fußball-Bundesliga von heute, der Karlsruher SC, verliert gegen Bayer Leverkusen. 1:3. Das Glück des Tüchtigen war nicht auf Karlsruher Seite. Mit 1:3 unterlagen die Wildpark-Profis doch recht unglücklich vor 22.000 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion. Bayer 04 Leverkusen machte durch die Tore von Kirsten, Meyer und Sergio einen großen Schritt Richtung Champions League. Der 15. Saisontreffer von Sean Dundee zum zwischenzeitlichen 1:1 reichte dem KSC nicht, um zumindest einen Punkt für die UEFA-Cup-Teilnahme aus Leverkusen mitzunehmen. Bayer 04 KSC 3:1, Hans False, Radio Regenbogen Leverkusen. Arminia Bielefeld und der Hamburger SV trennten sich 1:1 unentschieden. Die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga. Der erste FC Kaiserslautern besiegte den VfB Leipzig 4:1. Eintracht Frankfurt und der FC Carl Zeiss Jena trennten sich 1:1 unentschieden. Die Zeit 23 Uhr und gleich 3,5 Minuten. Radio Regenbogen mit dem Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Radio für Nachtschwärmer. Atmosphäre und Leben pur. Jede Woche bei. Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Ich schnallen, Leute. Macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. D-Trend Spring World. Hallo noch schon mal, 23 Uhr und 8. Hier geht's ins Wochenende. Und wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Und jede Menge neue Songs. Und L, Schuhverkäufer, was ist los? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertrag. Was ist denn schon wieder? Erzähl ihn von der Legende, Al Bundy. Oh nein. Ein cooler Kerl. Du bist der Oberkurs, ja. Neu. Attacke. Und Action. Can you feel me? Das ist der aktuelle DJ Quicksilver, 23:17 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Kurz darauf haben wir unser nächstes Gewinnspiel. Und bei Bandis ist wieder Teufel los. Al, was gibt's da wieder, ja? Bad, zieh deine Jacke an. Ich hab keine. Was heißt, du hast keine? Ich hab dir letzte Woche eine gekauft. Die hab ich irgendwo vergessen. Man vergisst keine Jacke. Du vergisst deine Hoffnungen, deine Träume, wenn du Glück hast, deine Familie. Aber du kannst doch nicht deine Jacke einfach liegen lassen. Ich brauche ihm einfach eine neue Jacke. Oh, entschuldigen Sie, Frau, warum fressen Sie mir nicht die Haare vom Kopf? Nein, Kinder, setzt euch. Wann werdet ihr je Verantwortung übernehmen? Wisst ihr, was ich als Kind tun musste, um mir eine Jacke kaufen zu können? Ich habe Kohlen geschaufelt, Eis getragen, Holz gemacht, Benzin gezapft. Nobody knows the trouble you see. Und herzlichen Dank an den Bundy Fan Club. Ach, und übrigens, Peck, du bist Mutter. Wie viel kostet die Jacke? $60. $60. Weißt du, was eine Jacke zu meiner Zeit gekostet hat? Nobody knows. Ey, das ist keine Chance. Gut, schon gut. Bleib hier, du darfst jetzt nicht abhauen. Du kannst nicht weggehen während einer Familienkrise. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Hey, der Lachmuskelüberfall. Comedy zum Wegbrüllen. Witzig schreit, kennt keine Grenzen. Juhu! Witzig schreit, kennt kein Verlust. Unfassbar. Und hier geht's ins Wochenende. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. Der absolute Hammer. Der absolute Hammer. Yeah. Ich habe letzte Woche schon gebracht den Song, der ist spitzenmäßig Ayla Atlantis. Und zwar ist das der vierte Song, der geht fast 10 Minuten. Taucher Remix. Vielen Dank für die vielen Faxe, die schon gekommen sind. Übrigens, unsere Faxnummer 0621 33 75 266. Faxt mich an. Zum Beispiel hier Sascha aus Mainz, Er wünscht sich irgendwas von DJ Panda oder CBB. Er grüßt die Klassen 10b, 11b des Gutenberg-Gymnasiums in Mainz. Besonders Caroline, Giovanna, Heidrun, Jens, Benedikt, Markus und so weiter. Oder ich bin der Marc aus Walsbronn-Busenbach bei Karlsruhe. Ich grüße Dennis und Klaus, alle Blondinen, in Klammer insbesondere Kelly, die C-Jugend des FC Busenbach, das gesamte Regenbogen-Team. Oder was haben wir hier noch? Tobias, er grüßt uns, grüße Rux, in Klammer hallo Markus, Hilger, Heilander, Ossi und Martin aus Oftersheim. Dann haben wir einen Geburtstag. Hey, die Gabi aus Pforzheim-Eisingen hat Geburtstag bei der ersten Party zu Hause. Und der gesamte Opel-Club gratuliert ihr, die sind bei ihr, besonders der Olaf. Übrigens, apropos Eisingen, Nachtschwimmer, Pforzheimer, am 26. Morgen in 2 Wochen ist der liebe Charlie in Pforzheim-Büchenbronn in der Festhalle. Vielleicht könnte mich auch mal jemand anrufen bei den Partys in Mannheim hier. Eishockey-Partys, Siegerpartys. Die Werbung. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Supergut. Everybody was Kung Fu fighting. Lieben Sie Oldies? Dann machen wir sie jetzt garantiert mega glücklich mit der Mega Beatbox. Aus den Hitlisten der größten deutschen Radiostationen haben die beliebtesten Moderatoren die 200 meistgespielten Oldies der 60er und 70er Jahre exklusiv für Sie zusammengestellt. Die Mega Beatbox. 200 Original-Top-Oldies mit über 60 Nummer-1-Hits auf insgesamt 10 CDs. Die Mega-Beatbox. Jetzt exklusiv in Ihrem Radioshop zum Wahnsinnspreis von nur 99 Mark inklusive Versand. Also unglaubliche 9,90 Mark pro CD. Wählen Sie jetzt 040 411 442 und bestellen Sie Ihre Mega Beatbox mit 200 Original-Oldies auf 10 CDs für nur 99 Mark inklusive Versand. Dieses einmalige Angebot gibt es niemals im Handel, sondern nur in Ihrem Radioshop. Rufen Sie deshalb jetzt an 040 411 442. 040 411 442. Wie wird man in 90 Tagen Klassenbester? Indem man Karriere macht, wie der neue K. Kaum 3 Monate alt und schon der meistverkaufte Kleinwagen seiner Klasse. Auf zur Testaktion bei Ihrem Ford-Händler. Erleben, lieben, leasen. Für günstige 149 Mark monatliche Leasingrate bei 3.990 Mark Leasing-Sonderzahlung, 24 Monaten Laufzeit und 20.000 Kilometer Fahrleistung. Ein Angebot der Ford-Bank. Der neue K. Kleiner ist schöner, ist besser. Ford, die tun was. Hier bin ich wieder. Schlimmste Name, den ich je gehört habe. Der Mann ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott, den nicht bitte. I'm so strung out and now I don't know what to do. Should I take my love away, dear God, or will you pull me through? I'm so strung out, somehow my life's gone astray. Lay me down to sleep, please Lord, don't take my soul away. Now I'm all alone, sitting in my room. room in the corner. Staring at the wall and I'm wishing I was owner. Fishing, but I'm fishing in the empty bowl. Cocaine got my brain and I'm sweating cause I'm ice cold. Hold on for a minute, what that sound? Raised up to my feet, paranoid, looking all around. Up, down, on the ground, is it reality? Damn, I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan, looking for a plot. Looking for the man with the sack that gets got shot. Lay him down cause it don't make me numb. Cocaine on my brain and I gotta give me some. I'm so strong. One time and then I think I'm so strong. Wenn hast sie blag. L, ich bereite gerade das nächste Gewinnspiel vor. Hör zu, lass dich nicht aufhalten. Dir macht's halt Spaß, bei mir zu sein, oder? Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ach so, natürlich. 23 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Am Abend, Radio, am Freitag, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie, Charlie 2000. Rauschen die beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Jetzt wird's heiß, Amigos. Power, Fun, Action. In den Boxen. Here we go again. Achtung! Passt mal alle auf! Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Und wir suchen wieder 5 Interpreten. Powerplay. On your sound system. This is for the sound system. Ha. One, two. You know how we do for the sound system. One time. Ain't no doubt about it. Girl, you drive me wild. Seems you're wasting all the my punishment befits your crime. I can't stop thinking about. Show me how I wanna be your baby. Ugly sign and always good to make you quiver. I deliver the teaser. Yo, son, there's nothing like fever. Yes, man. Hier ist unser Gewinnspiel, Nachtschwärmer. Darf ich euch nochmal zwischendurch neben dem Gewinnspiel her dran erinnern? Und zwar am kommenden Sonntag feiern die Mannheimer Adler, die jetzt deutsche Meister sind, im Eisstadion ihre Meisterschaft. Eintritt frei, Einlass ab 15 Uhr. Es sind da Funky Diamonds, Meine Wenigkeit, ein Riesensound, Stimmung und Proppe voll. Auf der Eisfläche wird eine Folie ausgelegt, also ab 15 Uhr Einlass. Herzliche Einladung, er geht, feiert mit am kommenden Sonntag. In the house.

0138 8000. Hallo Chefe. Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo Chefe, Chefe. Hallo Chefe, Chefe. Hallo Chefe, Chefe. Allen Balletti. Hallo Chefe, Chefe. Hallo Chefe, Chefe. Hallo Chefe, Chefe. Allen Balletti. Chefe, der Tore geht zu, runter Boot ist eingeklemmt. Hallo, Chefe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, alles Balletti, kein Problem. Der Herr Stockermann kann nicht kommen. Hallo, Chefe, hallo, Chefe, hallo, Chefe, allen Balletti. Hallo, Chefe, hallo, Chefe, hallo, Chefe, allen Balletti. Chefe. Wie gehen denn Saunatüren auf? 19 Herrschaften, seid heute früh! Hallo, Chefe. Was macht... Hallo, Chefe, keine Beta-Blocker nehmen. Jetzt wollen wir mal gucken in die Leitung. Ich habe, glaube ich, die Julia aus Mannheim. Julia, grüß dich. Hallo. Wir wollen jetzt von dir 5 Interpreten. Also, ich habe die Toten Hosen. Richtig. Exhibit. Ja. Brown G. Genau. Ghetto People. Ja. Und Mick Hagner. Heute! War ja ganz einfach. Super. Eine CD für die Julia. Spitzenklasse. Alle anderen legen bitte auf. Hör dir mal das an. I'm just a bachelor. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Radio am Abend. Radio am Samstag. Radio Regenbogen. Partyline. Die besten Partys, die lustigsten Spiele und die heißeste Musik. Autsch. Last Minute Grüße und Spaß ohne Ende. Jeden Samstag von 19 bis 24 Uhr. Partyline. Präsentiert von Merlin, das Tanzcafé in Malberg-Orschweier. Oh, pulsiert der pure Wahnsinn unter drei riesigen Zeltdächern. Natürlich im Clownhaus Musikzirkus in Speyer. Werbegebiet Altstadt am Rhein. Clownhaus, die Zirkusdisco. Donnerstags bis sonntags. Die Wohnung oder das Haus, das Ihren Vorstellungen exakt entspricht, können Sie entweder lange suchen. Oder einfach ganz schnell finden. Fernseher einschalten, RTL Videotext aufrufen, Seite 711 Immoline wählen, zum Telefon greifen. Was, schon gefunden? Immoline.com, Ihr Miet- und Immobilienmarkt. Jetzt auf RTL Text, Seite 711. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Eigentumswohnung, die Sie vermieten. Das bringt bares Geld und spart richtig Steuern, weiß ja jeder. Und würde Ihnen jemand den Ratschlag geben, dass Sie für diesen Traum kein Eigenkapital benötigen, würden Sie dann nicht zuhören? Fragen Sie jetzt nach, wie man mit einer Immobilie bis zu 40% Steuern spart und so zu eigenem Vermögen kommt. Rufen Sie jetzt an. 0130 13 71 13. Non plus ultra. 0130 13 71 13. Das Beste gibt's jetzt. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. Jetzt kommt's gleich ganz dick. You touch my life a thousand times. We've gone so far a million miles.

street tonight. I felt a puzzle fight, tears in my eyes. I'm a man looking for the light, dark is the path. He will rescue me, the Lord is my shepherd. I'm cold as body emergency, whom shall I? Das war Atrix. So, wir haben 0 Uhr und 14. Kurz nach halb haben wir wieder unser nächstes Gewinnspiel. Und nachschau mal, da möchte ich mal eine demokratische Abstimmung machen. Was für ein Gewinnspiel soll ich bringen? Welche Richtung? Da hätte ich anzubieten. Und da machen die eine Strichliste und ihr ruft an. Und zwar hätte ich Folgendes anzubieten. Entweder House, Rap, Rock, Deutsche Welle oder deutscher Schlager. Ruf mich an, 0138 8000. Entweder House, Rap, Rock, Deutsche Welle oder deutscher Schlager. Wie soll das Gewinnspiel sein? Ihr könnt entscheiden, genau. Jetzt schlackert ihr mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to their hometown, Surf City. Just begun. Stay with us and be our mind.

ja, in welche Musikrichtung nach Schwärmer 0 Uhr 22 gleich. Ja, ja, ja, ja. Deutsche Welle ist immer noch in Führung, gefolgt von deutscher Schlager. Rave holt tierisch auf. House holt auch auf. Dancefloor hat auch eine Stimme. Eine einzige Stimme, aber das ist repräsentativ. Dancefloor ist ganz arg im Sinken. Ich weiß nicht warum. Das sind uns die Schröders. Lass uns schmutzig Liebe machen. Vielen Dank für die rege Teilnahme, Nachtschwärmer. Es ist raus. Ihr habt demokratisch abgestimmt. Neue Deutsche Welle ist in erster Stelle. Deutsche Schlager zweiter. Rave dritter. House vierter. Rap fünfter. Rock ist ganz hinten. Und Dancefloor ist nicht mehr zu sehen, so weit weg. Alles klar, dann machen wir Deutsche Welle. Und dann hinterher machen wir die Deutsche Schlager. I young young hold the chalk command. Mob and something I have got the upper hand. I think it's time for me to know just where I stand. The other day you said you needed me, but everything's becoming very plain to see. The way that things are really gonna be, they're gonna have to set a free. Huh, if you say you want, huh, if you say you want. Was meinst du dazu? Wir haben gerade demokratisch abgestimmt, was wir hier im Gewinnspiel bringen, welche Musikrichtung. Hättest du da auch was dazu gehabt? Ne? Hey, wie wär's mit Musik? Wie wär's mit guter amerikanischer Volksmusik? Nein, das will hier niemand hören. Du bist draußen schon wieder. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Bitteschön. 0 Uhr und gleich 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt. Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Die öden Sachen machen mich ganz krank. Gib mir den Sand, der mir den Kopf verdreht. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal alle an und bin gut drauf. Der Charlie baut mich immer tierisch auf. Er weiß genau, auf was ich stehe. Ja, Charlie schon. Jetzt aber hier. Achtung, Achtung. Jetzt wird gespielt. 1, 2, 3. Los geht's, Leute. Es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Unser Gewinnspiel Deutsche Welle Spezial. Es geht jetzt richtig los. Los! Leg los! Oh yeah, das geht in die Beine! Leg los! Und jetzt ein kleines bisschen Show! Leg los! Bum, bum, bum, bum. Mach mal auf! Hey, yeah. Wir suchen 10 Interpreten! 1, 2, 3, 4! Ist ein Interpret zweimal drin, gilt er natürlich nur als einmal. Klar! We'll be right back. Na schau mal, das waren alles mal ganz dicke Dinger. Die waren alle drin. Das ist Kult. Noch hieß. He? Da brauche ich jetzt 10 Interpreten. Alle, die jetzt hier gelaufen sind, aus diesem Zusammenschnitt raus. Und wer mitmachen will, ruft folgende Nummer an. 0 128 128 8000 8000. Stecher beim Stechen, lustvoll stöhnt in der Montagehalle. Die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Radio Regenbogen, Gewinnspiel. Klasse. Das muss jetzt reichen. Die Adler Mannheim sind deutscher Eishockeymeister. Und Radio Regenbogen feiert mit. Hallo Fans, hier ist Markus Kuhl, wir sind Meister. Kommt heute auf die Planken um 16.30 Uhr zu unserem Autokorso zum Wasserturm. Und morgen geht im Mannheimer Eisstadion total die Post ab. Kommt zu unserer Riesenmeisterschaftsfete mit Radio Regenbogen, viel Musik und den Adlern ins Eisstadion Mannheim. Mit dabei die Funky Diamonds, Steven P. und Charlie 2000. Morgen ab 16 Uhr, Einlass 15 Uhr, die Meisterfeier der Adler im Mannheimer Eisstadion mit Radio Regenbogen. Der Eintritt ist frei. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob jemand 10 Interpreten zusammenbekommt. Da habe ich noch einen kleinen Nachschlag, aber der gilt nicht fürs Gewinnspiel, aber der ist auch noch ganz, ganz bekannt für alle, die den Song so kennen. Der Eisbär ist der unumschränkte Herrscher der Arktis. Der König der Pole. Eiszeit. Des ewigen Eises. Einsam und stolz streift der Eisbär über Land und Meer. Ein Jäger unter der fahlen Sonne des Nordens. Zwei leuchtende Augen der arktischen Nächte. Vollkommen allein kann nur ein echter Eisbär sein. Ich möchte ein Eisbär sein. Der König der Pole. Ha, richtig erfrischend mal wieder Deutsche Welle. So, ich gehe mal in die Leitung rein. Da habe ich jetzt den Martin aus Mannheim. Martin! Grüß dich. Hallo. Martin, bist du so ein Deutscher Welle-Spezialist? Darf ich es probieren? Ja, bist du so ein Deutscher Welle-Spezialist? Ja. Also lass mal hören, aber du hast Radio so laut, finde ich. Wir haben eine Rückkopplung. Mach mal dein Radio ein bisschen leiser. Warte mal. Peinlich. So, jetzt. Geht's jetzt? Ja, jetzt leg los. Bei der Murphy Gang. Eins. Nena. Zwei. Ideal. Drei. Fräulein Menge. Vier. Trio. Fünf. Markus. Sechs. P. Werner. Sieben. Geier Stützflug. Acht. Major Tom. Neun. Düff. Zehn! Super, Martin, bleib dran, eine CD für dich. Hey, hey. Also nachdem wir, dass hier keinen Streit gibt, haben wir nachher dann noch Deutsche Welle. Nee, das haben wir jetzt. Deutsche Schlager und dann haben wir noch einen kleinen Rev. Ein Rev-Gewinnspiel. Rev. Okay? Olé! Now, freaking the bus into the match. freak gonna buzz into the match. Now, freak gonna buzz into the match. Now, freak gonna buzz into the match. Wir haben 0:53. Now, freak gonna buzz into the match. Now, freak gonna buzz into the match. Oh, oh, oh, immer freitags. Ab 22 Uhr ist der liebe Charlie hier. Und da ist immer einer dabei, der Schuhverkäufer, der Damenschuhverkäufer. Dem gefällt's bei mir immer, oder? Wie sieht's aus? Kennst du ja beim Radio, hä? Hey, du Fuzzi! Was denn? Das Radio ist die letzte Scheiße. Herr, du fliegst gleich raus. Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Oh, was? Haben diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Herr, du siehst wie 100 aus. Reiß dich zusammen, Kerl. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Danke, das zahle ich dir heim. Kümmere dich lieber um deine Frau. Ja, ständig. Kommt sie mir ehrlich. Ich bin hungrig, ehrlich, bin geil. Warum sagt nicht mal jemand zu mir, Al, wach auf, ich bin Cindy Crawford, ich bin hungrig und geil. Das wirst du nie erleben, Schuhverkäufer, hoffentlich. Hier kommt keiner raus, der nicht geheult hat. Das halte ich im Kopf nicht aus. Das ist ja peinlich. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets moved. Dance with the vibe, get loose. I hit the floor directly to the roof. Cool, kick the nation with the groove. Then we rock the place when the bass gets moved. My Love is Hot. 0:57. Und am kommenden Sonntag darf ich nochmal dran erinnern, Nachtschwärmer. Ich bin nicht offen Mannheim. Außer hier, wenn ich beim Sender bin. Da ist da die Meisterschaftsfeier von den Adlern Mannheim. Genau, die haben nicht deutschen Meister gemacht. Und das ist ja hier Nationalfeiertag. Und da ist im Eisstadion die riesengroße Fete. Und zwar Einlass 15 Uhr am Sonntagnachmittag. Eintritt frei. Da sind da die Funky Diamond. Mike Deal ist da. Ich bin da, mach Musik. Und lade euch herzlich ein. Das ist ja Fasching total, kann man schon fast sagen. Lasst euch überraschen. Am kommenden Sonntag. Wir bauen eine riesengroße Anlage auf. Oh. DMB vom Rockshop in Karlsruhe.